Name, Adresse, Telefon, E-Mail, Klang. Daten, die mein Leben lang im System gefangen, klein. Militärverbindung, Schmerz allein. Justice for targeted individuals. Ein Schrei. Ein Schrei, der Halt, ein lauter Schall, Entführung, Folter, psychische Qual. Rechtlos vergessen, jedes Mal. Beweise, Zeugen, ein schwacher Schein. Gemälde, doch wo soll ich sein? Rechtlos vergessen, jedes Mal. Und ein Zehn Euro Hungerqual, unzureichend. Dein letzter Fall, Justice for targeted individuals. Ein Schrei, der niemals still verhallt.